ist Rap dein Leben? Für mich ist Rap ein Take. Wovon willst du rappen, wenn ich außer Rap nichts mehr bewegt? Ich bin nicht mit euch unten, ihr macht Rap nur aus Unsinn. Ihr habt mir nichts zu bieten und seid eure eigenen Kunden. Bettet euch a cappella, ich will sehen, wer schneller. Den Gewinner stecke ich zur Unterhaltung in mein Keller. Untergrund bedeutet für euch an das Mic kommt jeder Penner. Untergrund bedeutet auf die Party kommen nur Männer. Du nennst es deinen Sound, ich nenne es Krach. Du bist Rapper am Tag und bist zum Stricher in der Nacht. Rate doch weiter die Samples, ich will Tracks aufnehmen, nicht im Plattenladen graben nach Krempel. Du kannst nicht rappen, aber dich in die Cypher rappen. Du willst battlen? Come on, battle, das ist ein Metal. Am Anfang wollte ich nur die Macht und dass die Leute mich lieben. Du willst ins Fernsehen? Wir können dich gerne erschießen. Ich bin der Beste, ich weiß es, doch sie wollen es nicht verstehen. Ich guck in die Hefte, das Fernsehen, doch bin nirgendwo zu sehen. Bisher gab's nur Reste, ich fick dich, denn ich hab Hunger nach mehr. Wo ist mein Grammy? Wieso ist mein Konto immer noch leer? Du willst gefeatured werden, du wirst mariniert und gehackt. MCs kleben sich den Mund zu, amputieren sich den Sack. Hier ist die Rap-Crew, die den Tourbus startet. Ihr könnt gern cyphern, während ihr nachts auf die U-Bahn wartet. Hip-Hop ist euch doppelt, so viele auf der Bühne wie davor. Du rappst, es kommt mir wie ein Rewind vor. Du gibst freiwillig den Löffel ab, doch ich schmeiß ihn weg und fress den ganzen Kuchen mit Händen und Füßen. Ihr könnt in euren Videos ruhig probieren, Schwarze zu sein. Denn Rapper werden ab jetzt nur noch nach ihrem Karate gesigned. Ich bin zwar jünger als ihr, doch schon seit 21 Jahren alt genug, um euer Vater zu sein. Rapper und Frauen denken sich, was will denn dieser Idiot? Ich geh ans Mic und sie kleben an mir wie Fliegen an Kot. Versuche erst gar nicht, dich mit Dusty Fingers nach draußen zu schummeln. Nach dieser Kassette sieht deine Rosette aus wie ein Autobahntunnel. Ich bin der Beste, ich weiß es, doch sie wollen es nicht verstehen. Ich guck in die Hefte, das Fernsehen, doch bin nirgendwo zu sehen. Bisher gab's nur Reste, ich fick dich, denn ich hab Hunger nach mehr. Wo ist mein Grammy? Wieso ist mein Konto immer noch leer? Now who's that boy putting on in the fire? It's the top rank rhyme, design inspired by the hunger inclined. And ever since he came out as a baby trying, he gotta take care of his number one assignment. That's supplying something heavier than the Cinderella's ever provided. Take you for a ride, make you appreciate my shit. Mouth shut, hear a nigga try this. Conduct my dialect live and direct out the gutter through your spine shit. Now what's that running through your ass like salmonella? No expired. Trendsetter, just a nigga out for cheddar, causing the riot. Ladies and gentlemen, lowers the pressure, start applying for your local job center or get your ass cracked, declare that percent of where my foot is gonna enter. Ich bin der Beste, ich weiß es, doch sie wollen es nicht verstehen. Ich guck in die Hefte, das Fernsehen, doch bin nirgendwo zu sehen. Bisher gab's nur Reste, ich fick dich, denn ich hab Hunger nach mehr. Wo ist mein Grammy? Wieso ist mein Konto immer noch leer? Ich bin der Beste, ich weiß es, doch sie wollen es nicht verstehen. Ich guck in die Hefte, das Fernsehen, doch bin nirgendwo zu sehen. Bisher gab's nur Reste, ich fick dich, denn ich hab Hunger nach mehr. Wo ist mein Grammy? Wieso ist mein Konto immer noch leer?